Okay, und das ging dann tatsächlich so schnell, 2 Wochen nachdem die Flüchtlinge Genau, kamen. ja, dann ging es dann tatsächlich auch sehr schnell. Am 2. August, wir schliefen immer auf dem Dach und in der Nacht haben wir also wir haben mitbekommen, dass unser Nachbar von seiner Tochter angerufen wurde und hat gesagt, wir haben Angst, die sind nah an uns und ich glaube, dass diesmal wird ernst, die werden uns angreifen. Also ich bitte euch, dass ihr auf euch aufpasst und schnell die Sachen einpackt, weil niemand weiß, wenn die denn in die Stadt reinkommen. Mit solchen Sorgen sind wir alle eingeschlafen tatsächlich. Ich weiß nur, mein Vater, ich glaube nicht, dass mein Vater eingeschlafen wurde, aber ich schon als 13-Jährige bin ich dann eingeschlafen und hatte keine Angst. Frühmorgen sind wir aufgestanden. Mein Vater und unser Nachbar saßen vor der Tür und haben Kaffee getrunken. Ich saß neben meinem Vater und mein Bruder auch. Und dann, mein Vater wurde ein paar Mal von seinen Freunden angerufen, was die so machen werden. Und auf einmal hat unser Bekannter vom Süden der Stadt angerufen und gesagt, wir wurden angegriffen seit 5 Uhr morgens oder so. Wir versuchen zu fliehen, aber irgendwie versuchen die IS-Männer auch die Wege alle kontrollieren. Wir haben keine Waffen, wir haben keine Möglichkeit, uns zu verteidigen. Also flieht bitte ganz schnell. Und unser Nachbar ist dann direkt zu uns gekommen und hat meinen Vater gefragt, was wir alles mitnehmen, so weil sozusagen mein Vater hatte schon die Erfahrung mit Flucht. Deswegen sind unser Nachbar alle zu ihm gekommen und gesagt, was machen wir jetzt in dieser Situation? Mein Vater hat dann gesagt, ja, wir müssen so schnell wie möglich dann fliehen, weil wir keinen Strom hatten. Meine Schwestern waren am Kleidung waschen, die mussten unsere Kleidung und so waschen. Und dann haben die mich gerufen, dass ich denen helfe, die Wäsche in der Sonne aufzuhängen. Ich war dabei und mein Vater hat meine Schwester dann gebetet, unsere wichtigen Dokumente einzupacken und mal ein bisschen Essen und unsere Kleidung. Dann hat weil meine Cousine und mein Onkel und so noch auf dem ba Bauernhof waren, musste ich dann meine Oma holen und sagen, dass sie zu uns kommt, weil wir fliehen mussten, bis dann mein Onkel seine Kinder und so auf dem Bauernhof dann Bescheid gibt und dann sie sich auch vorbereiten können. Im Dorf waren noch meine 2 Cousinen und meine Oma. Dann habe ich die, ich bin zu denen gegangen und die waren so weit weg, so 15 Minuten zu Fuß. Dann habe ich auch meine Oma erzählt, was los ist und dass mein Vater möchte, dass sie mitkommt, weil wir in die Berge fliehen müssten. Habe ich meine Cousine und meine Oma geholt und dann habe ich meine Mama gesagt, ja, können wir bitte erst dann Wassermelone essen? Weil für mich war, ja, ich weiß es nicht. Ich habe da keine Angst gehabt. Es war normal für mich. Ja, das heißt ja normal, aber ich habe auch in meinem Buch geschrieben, ja, meine Eltern waren da, meine Geschwister waren alle da, meine Oma war da, mit ihr ich Wassermelone essen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, bis meine Schwestern die Sachen einpacken, können wir bitte ein bisschen Wassermelone essen? Und meine Mutter, ja klar, mache ich für dich. Dann hab ich mit meiner Oma noch Wassermelone gegessen. Sie hat mich tatsächlich gefragt, hast du keine Angst? Dann habe ich auch ge gesagt, nee, ihr seid alle hier, warum soll ich Angst haben? Weil wir kein Auto hatten, musste meine Oma, weil sie die lange Strecke bis zum Gebirge nicht laufen konnte, ist sie mit unserem Nachbar mit dem Auto gefahren, mit meiner Mutter und wir alle anderen mit den Nachbarn in die Gebirge zu Fuß. Eine Nachbarin von uns kam zu meinem Vater und gesagt, ja, mein Sohn ist ja nicht zu Hause, wir sind alleine. Konntest du bitte uns mitnehmen? Was heißt ja mitnehmen, aber dass wir einfach zusammen in die Gebirge gehen. Und mein Vater hat zu ihr, ja, Es ist schon schwierig, diese Verantwortung zu haben, weil du weißt ja, was die mit den Frauen machen. Und du hast eine Schwägerin, zwei junge Mädchen und du selbst, du bist auch eine Frau, eine Mutter. Es ist natürlich, was du gerade mir sagst, eine große Verantwortung für mich selber. Aber ich nehme dich dann mit. Also du bist ja, bis dein Sohn kommt oder dein Mann dann bei dir ist, kannst du gerne mit uns kommen. Die ist auch mit uns gekommen. Und was ich krass fand, dass sie auf dem Weg, wir hatten so eine Hauptstraße zwischen unserem Dorf und Gebirge. Und mein Vater kannte eigentlich die Stadt und die Gebirge Stein zu Stein, weil er war jede Woche am Wochenende im Gebirge. Und der kannte alles da. Und er hat auch gesagt, der wusste, wo der Weg dann unter die Straße hinführt und wie gefährlich die Straße ist und wie die Verbindung zwischen den Dörfern und so sind. Ne? Da hat er uns halt gesagt, wenn wir diese Straße schaffen, rüberzukommen, dann haben wir geschafft. Bevor wir an die Straße kommen, hat die Nachbarn dann meinen Vater gerufen und gesagt, wenn die kommen, mein Vater hatte eine Waffe, weil er schon mit Soldaten und so gearbeitet hatte. Und es war, wie heißt das, dass erlaubt war, dass er eine, das war bei der Stadt, also beim Land auch angemeldet, dass er eine Waffe hatte. Der hatte nur eine Waffe, mein Bruder natürlich nicht, wir auch nicht, nur eine Waffe und drei Familien. Und dann hat unsere Nachbarin dann meinen Vater gerufen und gesagt, du weißt ja die Situation, ich habe auch mitbekommen, was die mit Frauen machen, die ES-Männer. Also wenn die kommen und du hast nur eine Waffe in der Hand, wenn du nicht schaffst, uns zu retten, töte uns zuerst, schieße die Frauen erstmal und dann, dass wir nicht als Sklave bei ihm, also die hat Tod bevorzugt, als eine Sklave bei ihm, erst Männer zu sein. Und da habe ich auch meine Schwester gefragt, wird mein Papa denn uns schießen, wenn die kommen? Meine Schwester hat auch gesagt, also, mir ist auch lieber, getötet vom Papa erschienen zu werden, als eine Sklave bei erst Männer zu sein. Dann habe ich auch einfach, ach, das wird nicht passieren, die werden nicht kommen. Ach, die werden nicht kommen, ne? Einfach so das Thema so gelassen und dann tatsächlich, ich glaube, würde mein Vater auch machen, wenn der wusste, dass er für uns nichts machen kann, damit wir nicht mitgenommen werden. Und Gott sei Dank sind die nicht gekommen. Wir haben in die Gebirge geschafft und wir haben am Anfang, dann, bevor wir berghoch gehen, haben wir so ein bisschen Pause gemacht. Meine Brüder und so sind an die Spitze gegangen, um uns Wasser zu holen, weil es gab auch wenige im Gebirge, gibt es wenige Brunnen. So also Wasser ist nicht so viel, weil in Saddam Husseins Zeit wurden die Brunnen alle zugemacht. Genau, und die Bäume auch noch alle gefläht. Gefällt. Gefällt, genau. Okay, warum? Armut auf einer Seite. Die Menschen hatten keinen Strom, die mussten sich für sich Also, Ding, und damit die Menschen sich auch im Gebirge nicht aufhalten, hat er auch das Wasser und alle Brunnen zugemacht. Genau. Aber mein Vater kannte den ganzen Gebirg und hat auch ist mit unseren Brüdern dann hochgegangen, um uns Wasser zu holen. Hat er auch gemacht, nach paar Malen einen von meinem Bruder konnte er nicht mehr, weil unter seinem Fuß komplett voller Blasen war. Der konnte nicht mehr laufen, weil es war auch Sommer, Hochsommer bei uns, war so ungefähr 50 Grad oder so. Mein Bruder ist rausgefallen, der musste dann bei uns bleiben. An nächsten Tagen versuchten wir dann, mein Vater hat gesagt, so geht's nicht, diese lange Strecke bis zu Brunnen dann immer zu laufen. Wir mussten ein bisschen Berg hochgehen. Meine Oma konnte natürlich nicht hoch, deswegen ist sie dann mit einer anderen Nachbarin, aber es kamen immer mehr Menschen zu uns, ne? Die Bekannten. Und es war noch eine Oma und ihr Sohn. Dann sind die mit meiner Oma unten geblieben eine Nacht und wir haben dann die nachgeholt zu uns an den nächsten Tagen. Es gab wenig Essen, Durst. Es war Sommer, wie ich schon erwähnt habe, so 50 Grad oder so. Keine Matratzen, wir mussten uns auf den Boden hinlegen. Ich hatte eine kleine so dünne Jacke dabei. Ich habe die immer in einem Stein so gewickelt und unter meinen Kopf gelegt. Sozusagen, in der Nacht dürften wir kein Feuer anzünden, keine Zigaretten, nichts, weil mein Vater sagte, ja, es hört wahrscheinlich, dass sie uns dann sehen können. Wir sind dann ein bisschen berg hochgegangen und es war 2 Uhr nachts. Da saßen wir so an der Spitze und ich habe gesehen, wie die ES-Männer dann in das Dorf reingingen. Die Lichter habe ich vom Auto gesehen. Das war ungefähr so 15 bis 20 Autos hintereinander, sind die im Dorf gefahren. Und meine Schwester saß neben mir und ich habe ihr gefragt, werden die auch in unserem Haus gehen? Also, ja. Ja klar, wenn die bestimmt, ich glaube, deswegen haben die auch so gemacht, dass die nach Geld oder Gold suchen werden oder auch Menschen. Es ja, kann ja sein, dass manche Menschen noch in deren Häusern sich versteckt haben. Dann habe ich zu meiner Schwester, ich hoffe, dass alle geschafft haben. Und die so, ich hoffe auch, dann haben sie so ein bisschen für uns und für alle Menschen so ein bisschen auf unserer Sprache gebetet. Und dann habe ich meinen Kopf auf ihren Schulter gelegt und einfach die Autos da geguckt. Ne? Und irgendwann mal waren wir eingeschlafen. Und so ging es weiter in Gebirgen. Mein Vater ging zu meiner Tante. Sie hatte immer mit ihrer Familie auf den Gebirgen gewohnt. Deswegen ist er auch ein bisschen für Essen und Trinken zu denen gegangen, um uns was zu holen. Und natürlich, die Kontrollpunkten waren auch von der Regierung und so, waren auch da nebenbei, weil die an ganz Spitze des Berges waren. Und er wollte einfach so wissen, wie die Situation sich entwickelt hat. Deswegen ist er ein paar Mal zu denen gegangen und wir waren unter einem Baum, wir sind immer zu Fuß zur Brunne. Okay, also das waren irgendwelche irakischen Grenzsoldaten oder sowas? Tatsächlich nicht, weil die uns dann, also die Peschmerga, die kurdische Soldaten, haben uns am 3. August verlassen. Die haben mit uns geflüchtet in Kurdistan. Die Ach so. haben nicht mitgekämpft. Die da waren Soldaten, irakische Soldaten, aber die Jesiden, die in Shingal gewohnt haben. Deswegen haben die auch gekämpft. Die kannten sich damit aus und die Jesiden, die Waffen hatten und so, die haben sich zusammen gemacht und die Punkte waren am Ach Spitze des so, Berges. ach so. Und dann sind die auch natürlich nach ein paar Tagen die PKK, diese kurdische Soldaten von Türkei und Syrien auch dazu gekommen und mitgeholfen. Wir waren 8 Tage im Gebirge und ich glaube, sieben Tage und am 8. Tag haben mit Hilfe von Jesiden, die gekämpft haben und die PKK, die kurdische Soldaten, einen Weg frei gemacht. Die haben von Shingal bis die Grenze Syrien. Wir mussten dann zu Fuß in Syrien. Es hat so ungefähr, was soll ich noch, 8 Stunden so gedauert zu Fuß. Es waren tausende Menschen auf der Straße. Was heißt hier Straße? Einfach Weg irgendwie geschafft, dass wir in Syrien schaffen. Dann über die Grenze Syrien sind wir wieder in Irak, in Kurdistan. Also Erstmal, wieder zurück in den gen Irak, genau, aber kurdisches Gebiet. genau, Autonomie Kurdistan, wo sicher war, da war nichts. Von Syrien, wir sind zu Fuß Syrien und dann über die Grenze in Syrien. Wir waren so ungefähr da so 2 Stunden aufgehalten und sind wir wieder über die Grenze in Kurdistan gegangen. Okay. Hattet Genau. ihr da Verwandte oder Bekannte oder Freunde? Bekannte schon. Wir waren eine Nacht bei den Bekannten. Wir haben uns geduscht und gegessen und dann die haben gesagt, wir haben auch Angst, wir möchten auch fliehen von unserem Dorf. Dann sind die auch am nächsten Tag geflüchtet und es war natürlich von da weg. Deswegen sind wir, ich glaube, die sind nach Türkei oder so geflohen, direkt. Dann sind wir in unfertigen Gebäuden geblieben, in Läden, die verlassen wurden, auf Straßen. Wir waren eine Woche auf der Straße zwischen Grenze Türkei und Irak. Wir haben von Organisationen Hilfen Essen bekommen und wir sind einfach auf dem Gehwegen geschlafen, eine Woche. Wie viel wart ihr dann so da? Seid eure Familie nur? Also Meine Familie war da und unser Nachbarn, zwei Familien von unseren Nachbarn waren da und natürlich auch andere bekannt, die un andere Jesiden, die nicht bekannt waren, die waren auch dabei, weil die uns gesagt haben, es ist eine Möglichkeit da, dass wir über die, das war dieser letzte Checkpoint zwischen Irak und Türkei, dass die von Organisationshilfen ist organisiert, dass die Jesiden dann einfach so über die Grenze dann in die Türkei dürfen. Aber das war natürlich nicht wahr. Wir sind dann Darf ich noch fragen, und die Oma? die Oma. Die Oma ist Ja. im Gebirge, als wir dann zu Brunnenaar waren. Und als mein Onkel auch im Gebirge war, die wurde von meinem Onkel abgeholt, weil die ist die Mutter von meiner Mama und die wohnte bei meinem Onkel. Und als er vom Bauernhof dann bei uns, die waren am Anfang nicht direkt bei uns, die sind dann zu uns gekommen und haben sie abgeholt. Aber sie wollte unbedingt zu meinem Onkel. Ja, aber die sind einen Tag vor uns nach Kurdistan dann gegangen. Erstmal nach Syrien und dann Kurdistan. Die waren am 7. August Ach so, die sind auch nicht im Gebirge geblieben. nein, am 7. August sind die nach Syrien und wir am 8.